verkaufe keine Bohrmaschinen, sondern Löcher. Dank den drei Apple-Tree-Gesetzen wird es dir gelingen, in Zukunft schneller neue Aufträge zu gewinnen und deine Kunden nachhaltig an dich zu binden. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Was ist deiner Meinung nach ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Verkäufer ungeeignet ist? Bei mir läuten alle Alarmglocken, wenn ich Folgendes höre. Unsere Preise sind zu hoch. Wenn wir runtergehen, verkaufen wir besser. Solche Verkäufer wollen am liebsten einfach zu erklärende Produkte von der Stange verkaufen und diese noch zum günstigsten Preis. Das ging lange gut, doch heute nicht mehr. Heute gilt es, die Lebensqualität des Kunden zu erhöhen. Sprich, wenn es dem Verkäufer gelingt, dem Kunden klarzumachen, dass er ihm Wirkung, also Nutzen, verkaufen kann, muss der Kunde kaufen. Es gilt also, Löcher für Wände zu verkaufen und keine Bohrmaschinen. Eine weitere Gemeinsamkeit unter Verkäufern aus dem Industriezeitalter ist folgende. Sie denken innerlich, ja, zu diesem Preis würde ich das Produkt auch nicht kaufen. Dass der Kunde das unbewusst mitbekommt, wissen die wenigsten. Doch dem ist so. Wenn ich also selbst nicht von der Wirkung meiner Produkte überzeugt bin, klappt es auch nicht mit dem Verkauf. Denn so verkaufe ich tatsächlich nur austauschbare Produkte. Es gilt also, einzigartige Wirkung zu verkaufen. Möglichst nicht vergleichbar und mit hoher Wirkung für den Kunden. Vergleichbar heißt urteilen. Vergleichbarkeit bedeutet, einem Urteil zu unterlegen, beurteilt zu werden zu können. Auf der anderen Seite reden wir von einem positiven Vorurteil. Anhand Produkte und Wirkung können wir die Urteile wie folgt gliedern. Eigenschaften und Merkmale von typischen Urteilen, nach außen gerichtet, trendorientiert, technikorientiert, Fokus auf Produktdetails. Preis ist wichtigstes Kriterium. Wenn ich mich zwischen zwei Produkten entscheiden muss, die absolut austauschbar sind, entscheide ich mich für das günstigere der beiden. In diesem Fall spricht man von einem Urteil. Eigenschaften und Merkmale von typischen Vorurteilen, nach innen gerichtet, proaktiv, zeigt Wirkung und Nutzen, lässt das nackte Produkt außen vor, eher hochpreisig, Preis wird selten oder eher spät zum Thema. Wenn die Großmutter zum Enkelkind sagt, komm, nimm Nivea, das wird dir gut tun, ist es ein klassisches Vorurteil. Diese Großmutter hat weder eine Ahnung davon, was das Produkt kostet, noch ob es bessere gibt. Sie wurde einfach immer und immer wieder positiv mit Nivea belohnt, so dass ihr Vertrauen in das Produkt wuchs. Bis schlussendlich ein positives Vorurteil entsteht, braucht es Zeit. Deine Kommunikation und besonders der Verkauf muss vollkommen weg von den Produkten gehen. Ersetze sie durch Wirkung und kommuniziere diese dann immer wieder mit derselben Botschaft. Auch wenn das langweilig erscheint, es funktioniert. Denn erst wenn du x-mal dasselbe versprochen und eingelöst hast, wirst du ernst genommen. Dadurch entsteht Vertrauen und damit verbunden entsteht ein positives Vorurteil. Um weg von Produkten hin zur Wirkung zu kommen, sollte dein Unternehmen vorab positioniert und mit Werten sowie Visionen und Markenversprechen ausgestattet sein. Siehe dazu die vorhergehenden Kapitel. Wenn du soweit bist, kannst du nach den tiefliegenden Motiven deiner Kunden forschen. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber es lohnt sich. Dazu bitte nicht die Kunden fragen, denn niemand wird oder kann sein wahres Motiv beschreiben. Mach das also im Team. Am besten mit allen Mitarbeitern mit Kundenkontakt. Bei einem unserer Kunden ging es darum, was wohl das Motiv für Mäzen und Spender eines bekannten Museums ist. Diese Gönner spenden dem Museum in der Regel mehrere Millionen Euros. Nach nur einem einstündigen Brainstorming kamen wir auf folgendes Motiv: stolz sein und etwas Gutes tun. Wenn du ein solches Motiv hast, muss es sich in der Praxis noch bewahrheiten. In den meisten Fällen ist das gegeben, in den wenigen anderen kannst du es aber gut optimieren. Und so immer näher an das beste Kundenmotiv kommen. Ich verzichte hier nun auf eine Erklärung oder Rechtfertigung dieses Beispiels, es soll ja nur ein Muster sein, um dich anzuleiten. In dem Fall hat es sehr gut funktioniert und die Wirkung auf neue Spender war extrem wirkungsvoll. Im Vergleich zur alten Ansprache ein großer Unterschied. Dank des Motivs sind wir sehr schnell auf Augenhöhe unseres Gegenübers. Wir treffen sie quasi mitten ins Herz. Neben dem Motiv gilt es nun, mit deinen Werten Kundennutzen sowie Wirkungen zu beschreiben. Das nackte Produkt eines Reisecar-Unternehmens ist, Menschen in einem großen Bus von A nach B zu bringen. Die Wirkung hiervon lautet bei einem unserer Kunden heute so: Wir sind überzeugt, dass das Reisen in Gruppen mit einem Bus soziale, ökologische und ökonomische Vorteile bringt. Busse als Transportmittel sind sicher, bequem und schaffen unvergessliche gemeinsame Erlebnisse. Merkst du den gewaltigen Unterschied zwischen Produkt und Wirkung? Wenn du von Wirkung sprichst, bist du gezwungen, dich mit deinem Kunden zu beschäftigen. Du musst wissen, wo ihn der Schuh drückt, vielleicht sogar besser als er selbst. Denn er ist ja bekanntlich vom Tunnelblick gefangen. Es gilt also, eine empathische Beziehung aufzubauen und ihm durch deine Produkte Wirkung anzubieten. Das Schöne daran ist, dass dann der Preis in den Hintergrund rückt. Sonst würde kein Mensch eine Uhr für über 300.000 Euro kaufen. Also, sobald Wirkung im Spiel ist, spielt der Preis fast keine Rolle mehr. Zum Abschluss möchte ich dir unsere Apple-Tree-Regeln mit auf den Weg geben. Erstens, möglichst lange nicht über das Produkt reden. Zweitens, möglichst lange nicht über technische Details reden. Und drittens, möglichst lange nicht über den Preis reden bzw. Preisverhandlungen erst spät führen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.